Sie hören Popstop, das Musikradio. Und nun Facts und Platten, Teil 15. Wir sind immer noch bei den Mods, wir sind immer noch bei den Kings. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Let me take you on a little trip, my supersonic ship. Disposal if you feel so inclined. Well, alright. We're gonna travel faster than light, so do up your overcoat tight, and we'll go anywhere you want to decide. Well, alright. Nobody has to be helped, nobody needs to be out of sight. Nobody's gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities. Supersonic Rocket Ship. Einmal zur Venus, einfach, weil zurück geht sowieso nicht mehr. Ah, die Kings haben schon schöne Platten gemacht, ganz ohne Zweifel war das so einer hier von den letzten großen Erfolgen, dieses Supersonic Rocket Ship. Bis zu Ape Man sind wir ja in der letzten Woche gekommen. Und jetzt fehlen in den Single-Hit-Paraden fehlen eigentlich nur noch zwei Nummern. Eben, oder fehlt 10, denn eine habe ich gerade gespielt, Supersonic Rocket Ship. Und das andere ist noch eine Nummer, die da heißt A Rock'n'Roll Fantasy. Und das war dann schon im Jahre 1978. Dann hatten sie zwischen Supersonic Rocket Ship 73 und 78 keinen Single-Hit mehr. Aber LPs sind ja noch ein paar schöne erschienen. Und danach kam ja dann, im Jahr 1983, kam ja dann wieder zwei Titel, Come Dancing und Don't Forget to Dance. Aber die beiden Titel sind ja schon hier in einer anderen Folge gelaufen. Deshalb sind wir damit eigentlich dann auch am Ende der Single-Erfolge von den Kings. Hier erstmal A Rock'n'Roll Fantasy. Hello you, hello me, hello people, we used to be. Isn't it strange? We never changed. We've been through it all, yet we're still the same. And I know it's a miracle we still go. For all we know, we might still have a way to go. Hello me, hello you. You say you're worn out, wanna start anew. Throw in your hand, break up the band. Start a new life, be a new man. But for all we know, we might still have a way to go. Before you go, there's something you ought to know. There's a guy in my block, he lives for rock. He plays records day and night. And when he feels down, he puts some rock and roll on, and it makes him feel alright. Is done. You might be through, but I've just begun. I don't know. I feel free and I won't let go. Before you go, there's something you ought to know. Dan is a fan and he lives for our music. It's the only thing that gets him by. Shows. He's seen us low and he's seen us high. Oh, but you and me keep thinking that the world's just passing us by. Don't wanna spend my life living in a rock and roll fantasy. Don't wanna spend my life living on the edge of reality. Was wollte uns Ray Davis damit sagen? Er möchte den Rest seines Lebens nicht in einer Rock'n'Roll-Fantasie leben. Ja, kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann gesagt hat, ich bin das jetzt auch satt aufzutreten und dann muss ich wieder spielen, You Really Got Me oder ähnliche Sachen. Was heißt eigentlich Kings, so wie Sie es schreiben, dieses Kings mit K hinten. Das ist ein englischer Begriff, der sich vom Kinky ableitet. Kinky, das ist so ein bisschen versaut, schrullig, ausgeflippt, aber auch pervers, die Schrulligen. Aber irgendwie, wenn man die Kings und ihr Repertoire anhört, ja, schrullig kann es manchmal ein bisschen sein, aber es ist so britisch schrullig. Wir würden das wahrscheinlich gar nicht als nur schrullig bezeichnen. Und versaut, boah, da kenne ich aber Bands, die passen eher in diese Richtung. Es gibt viele, die sprechen von den 60er, 70er, 60er Jahre vor allen Dingen natürlich und meinen, wenn es um große britische Bands geht, meinen sie die Beatles und die Rolling Stones. Ja, es gab mehr, wesentlich mehr. Es gab eben die Kings und auch die Who. Und im weiteren Verlauf dieser Sendung werden wir ja noch von den Who etwas hören. Wenn nicht heute, dann zumindest dann in der nächsten Folge. Und schrullig und versaut. Eins meiner Lieblingslieder von den Kings ist die Nummer Celluloid Heroes. Das sind also die Helden des Films, des frühen Films. Und von denen erzähle ich auch. Und mittendrin heißt es dann, und denkt immer dran, ihr, die ihr erfolgreich seid, Erfolg und Misserfolg liegen ganz dicht beieinander. Everybody's in movies, doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't step on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile, that's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess, and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom, because she wanted to be alone. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in vain. Looks very much alive, and he looks up ladies' dresses as they sadly pass him by. Avoid stepping on Bela Lugosi, cause he's liable to turn and bite. But stand close by Betty Davis, because hers was such a lonely life. If you covered him with garbage, George Saunders would still have style. And if you stamped on Mickey Rooney, he would still turn round and smile. But please don't tread on dearest Marilyn, cause she's not very tough. She should have been made of iron or steel, but she was only made of flesh and blood. Stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even. everybody's a star, and everybody's in showbiz. It doesn't matter who you are. And those who are successful, be always on your guard. Success walks hand in hand with failure along Hollywood Boulevard. I wish my life was a non-stop Hollywood movie show. Fantasy world of celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel any pain. And celluloid heroes never really die. You can see all the stars as you walk along Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even heard. Celluloid heroes never feel any pain. And celluloid heroes never really die. So wird es wohl sein. Celluloid Heroes mit den Kings. Wenn du diesen Hollywood Boulevard runtergehst, da siehst du all diese Sterne und dann steht ein Name drin und er singt davon von einigen. Einige kennst du und andere denkst du, wer ist denn das? Und ich kann mir vorstellen, wenn ich heute den Hollywood Boulevard mal wieder runtergehen würde, da sind immer mehr Namen, die ich überhaupt nicht kenne. Nicht, weil sie zu alt sind, sondern weil sie zu neu sind und mir dann schon überhaupt nichts mehr sagen. Und also hier im Zusammenhang mit Kings dann von versaut, schrullig und ausgeflippt zu sprechen, ist völliger Schwachsinn. Das ist ein wirklich ganz empathisches Lied, dieses Celluloid Heroes von den Kings. Oder aber auch eine Nummer, die ist ja so wie das Gesamtrepertoire von den Kings. Eine Nummer, die da heißt Lost and Found. Und Lost and Found ist so dieses Fundbüro. Und wenn man ein Album von den Kings in die Hand nimmt und legt es nochmal auf, dann ist das, als würde man einen alten Freund wiederfinden. New York City. Somebody said it's hit the bay. This is a nitty gritty. And all the back ladies better put their acts together. We're near the eye of the storm. This is really heavy weather. We were lost and found in the nick of time. While the ship was going down, we were lost and found just in time, with a hurricane crossing the coastline. We were lost and found just in time. This guy just in time. Now we've got no time to waste. Oh. They're putting up the barricades because a hurricane is heading up this way. So won't you come in from the cold and the pouring rain? Says shiver me timbers, the sky's gone black and it's like the dead of winter. We were lost and found in the pouring rain when the hurricane swept across the coastline. This thing is bigger than the both of us. It's gonna put us in our place. We're gonna say what really matters when we see that storm stare us in the face. Just in time with a hurricane crossing the coastline. With the hurricane crossing the coastline. Warum waren das jetzt hier keine Single-Hits mehr? Celluloid Heroes oder Lost and Found sind sogar als Single erschienen. Aber zu diesem Zeitpunkt waren die Ur-Kings-Fans schon so weit, dass sie sich keine Singles mehr kauften. Die kauften sich nur noch Langspielplatten und da waren die Titel ja auch drauf. Und deshalb nichts mehr in der Single-Hit-Parade von den Kings. Was machen die Kings denn jetzt heute? Werden sie noch mal was bringen? Man findet noch mal so eine Ankündigung 2018. Die Kings würden an einem neuen Album arbeiten. Die Ankündigung habe ich gelesen, aber danach habe ich nichts gehört, dass irgendetwas wirklich gemacht wurde, aufgenommen wurde. Man kann gespannt sein. Also Ray Davies ist immer noch nicht so alt, dass er sagt, also jetzt mache ich keine Platten mehr. Aber er könnte höchstens sagen, ich habe keine Lust mehr. Das gibt es ja auch. Ein Weihnachtslied noch von den Kings, das ich auch liebe, muss ich sagen, weil es ist so ganz anders als alle anderen Weihnachtslieder. Hier geht es nicht um Stille Nacht, Heilige Nacht. Das ist ja für mich die Mutter, wenn man so will, aller Weihnachtslieder. Und wenn man sieht, wie viele Menschen, die im Showgeschäft sind, zu Weihnachten Langspielplatten veröffentlichen mit ihren Versionen von Weihnachtsliedern, da denkt man, Bah, da hat doch kein Mensch nachgefragt. Höchstens die Plattenfirma, die gesagt hat, könnt ihr nicht mal eine Platte zu Weihnachten machen? Das ist doch immer wieder etwas. Kommen Jahr für Jahr können wir das rausbringen und vielleicht wird es ja was. Das von den Kings heißt Father Christmas. Und der Father Christmas ist eben einfach der Weihnachtsmann. Und das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die sich jetzt mit dem Weihnachtsmann mal beschäftigen und ihm sagen, hör mal, die Geschenke, die kannst du dir in die Haare schmieren. Die kannst du diesen reichen Lümmelchen bringen. Das Einzige, was wir von dir wollen, ist Geld. Und das ist doch realistisch. Wie oft kriegt man Weihnachten Dinge geschenkt, bei denen man sagt, boah, wie bedanke ich mich denn jetzt? Boah, ohne zu schleimen. Es ist wirklich furchtbar. Manchmal machen Menschen wirklich Geschenke. Und gerade auch Kindern gegenüber kriegen Sachen, von denen man sagt, Mensch, entweder ist es viel zu viel oder es ist gar nichts. Und da finde ich diese Sache von den Kings ehrlich. Father Christmas, give me the money. das ist mehr Rock'n'Roll, mehr Punk als in den meisten Weihnachtsliedern, die sich so in den Hitparaden tummeln inzwischen hier. Father Christmas mit der Gruppe Kinks. Sie hören Popstop, das ist Musikradio mit Fex und Platten, Mods Music. Und da sind wir noch bei den Kinks mit einem einzigen weiteren Titel, bevor wir uns einer anderen Gruppe zuwenden. Ich habe nochmal nachgeschaut. Gibt es denn die Kinks überhaupt noch? Ja, zumindest wenn man Wikipedia glauben darf. Da steht Current Members, also das sind die, die immer noch dabei sind. Ray Davies, Dave Davies, Mick Avery. Die sind von 1963 bis 1984 dabei gewesen und dann wieder ab 2018 bis present, also bis heute, wenn man so will. Und wenn sie jetzt nochmal auftreten würden, ja, wen könnten sie holen? Da gibt es viele, die im Laufe der Jahre mitgespielt haben. Aber ob man das überhaupt noch will oder ob die Jungs, die drei, das nicht alles selbst machen könnten, was da noch ansteht, oder ob sie überhaupt keine Lust mehr dazu haben. Ja, einer schrieb mir noch, hör mal, es gibt noch einen Titel von den Kinks, eine schöne Single war das, war eine B-Seite allerdings nur, aber das ist doch ein wunderbarer Titel, weil es nochmal so deutlich zeigt, was Ray Davies eigentlich machte immer, die Beobachtung von Menschen und gerade von Briten und wie sie sich geben. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was sie heute machen, viel häufiger als darüber nachzudenken, müssen wir noch eine neue Platte veröffentlichen. Das letzte, was ich von den Kinks hier spiele, heißt Sitting on My Sofa. Seite bei Ray Davies kann ich vorstellen, dass er am Sofa sitzt und Däumchen dreht und nichts mehr tut. Die Beatles und die Rolling Stones, also die Spitze des Eisberges und knapp darunter dann die Kings, die Who, die Hollies, die Small Faces, alles noch Bands, von denen man was spielen könnte. Aber Hollies würde ich nicht so als eine Mods-Gruppe sehen. Mods, die Mods, die sich gerne so fein kleideten, die darauf achteten, dass sie auch eine vernünftige Aussprache hatten, wenn es irgendwie gehen würde, und die Vespa fuhren. Und hier habe ich eine Gruppe aus dem Jahr 1962, die heißt Mods. Und jetzt denkt man natürlich, wenn man eine Gruppe hat, die Mods heißt und die 1964 in der Hochzeit der zweiten Welle der Mods mit einer Platte kam, die muss doch dann richtig so, ja, wie muss sie eigentlich sein? Also zumindest kann man die Platte jetzt mal spielen und dann kann man sich vorstellen, was viele unter Mods verstanden haben und Mods Music. Nach meinem Dafürhalten hat es damit nichts zu tun. Die Mods machen den Titel Something on My Mind. I've got something on my mind. There's a girl I've left behind. She's as sweet as she can be. Oh yeah, and she's in love with me. If I thought I got a chance to continue our romance, I'd return to her once more, oh yeah, a true love for sure. Each night I see her face while I'm tossing in my sleep. I'm thinking of a promise I know I didn't keep. Next time I'll never ever be untrue. I'll hang around if she's found someone new. But in my heart I know there'll be, oh yeah, no other love for me. I've been such a fool myself. I broke my heart in two. I shouldn't have gone with other girls when mine was oh so true. Next time I'll never ever be untrue. Hang around if she's found someone new. But in my heart I know there'll be, oh yeah, no other life for me. I've got something on my mind. There's no good I've left behind. She's as sweet as she can be, oh yeah, and she's in love with me. And she's in love with me. And she's in love with me. Das war eigentlich ganz normaler Teenie-Pop hier. Something on My Mind mit der Gruppe The Mods 1964. Und jetzt gehen wir rüber zu einer Radau-Kombo, wie sie schon mal genannt wurde, die am Ende, am harten Ende der British Invasion erfolgreich waren. Also das heißt, nachdem sich also alle anderen Bands wie Hollies oder sowas schon in den USA bewegten und da Erfolge hatten, kamen die Who. Ehrlich? Sind die erst da gekommen? Also es ist schon erstaunlich, was sie so machten nach 1964, als sie zum ersten Mal eine Platte machen durften und auch in den USA waren und dann wahrscheinlich auch mit der amerikanischen Plattenfirma gesprochen haben, die dann gesagt hat, ja, ihr müsst auch mal was machen, was die Amerikaner so gut finden. So wie viele deutsche Plattenfirmen ihren internationalen Künstlern, selbst den Beatles, gesagt haben, wenn ihr hier in Deutschland erfolgreich sein wollt, dann schickt doch bitte mal etwas in deutscher Sprache. Und wahrscheinlich hat man den Who gesagt, wenn ihr in den USA Erfolg haben wollt, dann macht doch mal was, was die Amerikaner auch kennen. Was jetzt kommt, kennen sie, aber eben nicht von den Who. I went to a dance looking for a mess, so bubbling, so I thought I'd take a chance. Bubbling, shoes, trying to pay the tune, but she really wouldn't do. Lass uns ehrlich sein, das Stück stammt aus dem Jahre 1966 und es ist von den Beach Boys schöner. Ich finde schon. Hier ist wirklich runtergehoppelt und vielleicht wirklich, weil man gesagt hat, komm, nimm doch mal was Amerikanisches auf. Die Grundlegung von der Gruppe Who geht noch bis in die 50er Jahre. Schon da war Roger Daltrey Leadgitarrist in einer Band, die hieß Detours. Roger Daltrey, der Leadgitarrist. Das sollte erst der Sänger werden. Dann kam irgendwann der Bassist John Entwistle dazu. Pete Townsend kam dazu. Irgendwann hatten sie mal einen Manager, einen gewissen Peter Meaden. Und Peter Meaden war ein absoluter Fan der Mod-Kultur und hat gesagt, ja, wir müssen das in diese Richtung machen. Hier habe ich jetzt die erste Platte, die von den Who erschien, aber noch nicht als Who, sondern sie nannten sich zu diesem Zeitpunkt High Numbers. Eine hohe Nummer im Sinne von 3, 2, 1. 1 ist dann die höchste Nummer, die du sowieso haben kannst. Sie sind also für die Who, beziehungsweise für die Fans, sollte klar sein, diese Gruppe ist die Nummer 1. High Numbers. Und einer der ersten Titel, die sie machten, hieß I'm the Face. If you want it, all the others are third class tickets by me, baby, is that clear? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? So many times I'm seeing hard, yet hard to see. If you want it, I'm the face if you want it, yeah. All the others are third class tickets by me, baby, is that clear? Ja, angeblich ist das eine Sache, die dann dieser Peter Meade geschrieben hat, Meaden. Und wenn man ganz ehrlich ist, die haben so viele britische Bands, haben das gemacht, dass sie hingegangen sind und haben Künstler von schwarzen amerikanischen Künstlern, Bluesmusikern, haben sie einfach die Melodien genommen und haben ein bisschen am Text rumgefeilt und haben gesagt, ja, so, jetzt ist das ein Titel von uns. Das ist schon, sagen wir mal, hundsfötisch, kann man nicht anders sagen. Denn das ist ja einfach das, was die Schwarzen in den USA ausgedacht haben, auszubeuten und zu sagen, so, das gehört jetzt uns. Und das ist nicht eine Sache gewesen, die nur die Kings, die Who und viele andere amerikanische, britische Bands machten, sondern später auch Led Zeppelin zum Beispiel. Nehmen wir diese Nummer hier, I'm the Face, gar nicht so schlecht gemacht, aber erstens war es, wie gesagt, nicht ein Titel, den die Gruppe Who selbst geschrieben hat, sondern wenn dann ihr Manager oder PR-Berater, was immer der Mann zum damaligen Zeitpunkt war, sondern ja, das war ein amerikanisches Original. Und 1964 haben sowohl die Kings als auch die Yardbirds eine Coverversion von diesem Titel gemacht. Aber nicht als I'm the Face, sondern I Got Love If You Want It. Denn so heißt der Titel richtig und ist im Original ein Titel von Slim Harpo. Got love that you want it. We can rock a while. We can rock a while. Quit teasing me, babe. Quit teasing me, babe. What you find brown frame? What you find brown frame? If you let me love you, babe, I'll be your loving man. I'm thinking you're loving me. Now yeah, you come, babe. Now yeah, you come, babe. With your head hung down. With your head hung down. I know you've been falling. Talk all over town. Talk all over town. Peeping through the blinds. Don't worry nobody. That's all this time. That's all this time. I love you, little woman. I love you, little woman. Better than I do myself. Better than I do myself. But you mistreat me, baby. For someone else. For someone else. For someone else. For someone else. Also sowas von ähnlich. Also es ist dieselbe Melodie und ich weiß gar nicht, wie kann man so unverfroren sein, so ein Stück einfach zu klauen und zu sagen, ich mache einen neuen Text auf und dann ist es mein Liedchen. Aber damals waren die Kommunikationen auch noch nicht so, dass man sagt, oh, wenn ich ja hier ein Lied irgendwo ins Netz stelle, kannst du das ja auf der ganzen Welt sehen. Und dann hört Slim Harpo plötzlich einen Titel, von dem er sagt, ah, guck mal, den kenne ich doch. Also damals gab es diese Möglichkeit nicht. Inzwischen gibt es die. Ich glaube, die sind auch alle etwas vorsichtiger geworden. Die ersten drei waren also schon Anfang der 60er Jahre bei den Detours zusammen und Keith Moon kam als vierter Mann im Februar 1964. Und jetzt nannten sie sich erst Who, dann High Numbers. Und als solche veröffentlichten sie dann die ersten Platten ohne Erfolg. Und dieses I'm the Face war, und Suit Suit kann man ja gleich noch spielen, wenn man Platz hat. Na, wird eng. Aber dann haben sie gesagt, nee, das ist doch nichts mit High Numbers, da, The Who, das ist doch eine schöne Sache. Und dann kam ihre erste Single, die wirklich einschlug. Und das war im Frühjahr 1965. Sie brachten auf den Markt den Titel I Can't Explain. Und dieses I Can't Explain wurde ein Platz 8 in der britischen Hitparade. Ging es dann richtig los mit I Can't Explain. Und das Ding war ein Riesenhammer. Und alle haben gesagt, boah, wunderbar. Und die Gitarre. Angeblich spielt Jimmy Page die Gitarre bei dieser Aufnahme. I Can't Explain war also der erste Erfolg. Dem folgte Anyway, Anyhow, Anywhere und My Generation. Die zwei Titel kann ich noch spielen. Dann ist die Sendung für heute beendet. Und in der nächsten Woche geht es weiter mit den großen Hits der Gruppe Who. Das war's für heute. Fax und Platten, Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg. I can go anyway, won't you? We'll be right back. get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old.